Dies sind unsere aktuellen Themen. Prozess um tödlichen Verkehrsunfall vor dem Ende, Flüchtlinge spenden für Flüchtlinge und Bezirksliga startet ins neue Jahr. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. An der Weser in Nienburg waren in den vergangenen Tagen die Wege am Ufer überflutet. Der Wasserstand stieg auf 5,5 Meter an und erreichte damit in der Kreisstadt die erste Hochwassermeldestufe. Bis zum Fahrverbot fehlen 50 Zentimeter. Wie hoch die Pegelstände steigen, sei schwer zu sagen. Laut Meteorologen sollen die Niederschläge entlang der beiden Weserzuflüsse Werra und Fulda in den kommenden Tagen nachlassen. Dies kann sich allerdings sehr schnell ändern. Die Gruppe Flüchtlinge helfen Flüchtlingen hat gestern eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an die Stadt Nienburg übergeben. Diese Summe ist das Resultat des Verkaufs von arabischen Spezialitäten auf dem Nienburger Weihnachtsmarkt. Mit diesem Geld soll ein Begegnungscafé in der Innenstadt gefördert werden. Die Initiatoren der Aktion, Inshira Ismail El-Kabut und Karim Iraki, freuen sich über das Ergebnis. Also ich habe damit gar nicht gerechnet, dass so viel rauskommt für diese 6 Tage. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für die ganzen Leute, die unterstützt haben und auch gespendet haben, weil das ist nicht selbstverständlich. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, dass wir so eine große Summe zusammenbekommen haben. Und es zeigt schon, dass wenn Flüchtlinge, alte Flüchtlinge wie wir, auch sich engagieren, dass es auch die Allgemeinheit zugutekommt. Der Verdener Landgerichtsprozess um einen tödlichen Verkehrsunfall zwischen Hilgermissen und Magelsen Ende 2012 nähert sich dem Ende. Der 44 Jahre alte Angeklagte aus Eistrup hatte mit einem Sattelschlepper samt Auflieger die Fahrbahn blockiert. Eine 72 Jahre alte Frau aus Tedinghausen war unter den Auflieger geraten und später ihren schweren Verletzungen erlegen. Zu klären haben die Richter, ob der Angeklagte sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hat. Am 11. März soll der Prozess fortgesetzt werden. Geplant sind die Plädoyers und die Urteilsverkündung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende beginnt in der Fußballbezirksliga wieder der reguläre Spielbetrieb. Am Samstag trifft der TuS Drakenburg auswärts auf den BSV Rheden. Eine schwere Aufgabe zum Jahresauftakt für die abstiegsbedrohten Drakenburger. Beginn der Partie ist um 16 Uhr. Zum Kreisderby kommt es Sonntag in Maglohe. Der dortige SC empfängt den SC Uchte, der bereits vergangenen Sonntag mit einem 2:2 in Sulingen ins neue Jahr gestartet war. Weiterhin spielt Landesbergen gegen Bassum, Heiligenfelde trifft auf Hoya und Steimke empfängt Stur. Anstoß der Sonntagspartien ist um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.